Hausmann kommt kaum in Rohr. Mit seinem rot und weißes Kleid. Er bringt er nur schöne Dräm mit seinem langen Bart. Niemand kommt in unser Land und streit Wieser und kalter Sand. Alle machen Schleder aus und feiern alle aus. Grüß von Wiener zu Strasbourg, wo's Bubel gebrungen ist von Story. A Grüß von Wiener zu Elsass, aus seine ganze Gasse. Kleiner Kind, lauern sei doch froh, das Wiener Fest ist bald wieder da. Jetzt zieht aber schneller rum und Sterne bleiben stumm.